sie sind Gottes Schutz für uns und sie sterben nie. Jedes Kind hat eine Engel, er es schützt zu jeder Zeit. Jedes Kind hat eine Engel, er steht nur für ihn bereit. Jedes Kind hat eine Engel, er dein Leben überwacht. Schrei jetzt gerne ihm nach Tag und Nacht. Engel wohnen nicht nur dort, wo die Sterne sind. Nein, sie schützen und bewahren wir jedes Kind. Jedes Kind hat eine Jedes Kind hat einen Engel, er ist schützt zu jeder Zeit. Jedes Kind hat einen Engel, er steht nur für ihn bereit. Jedes Kind hat einen Engel, der sein Leben überwacht. Streitet er bei ihm es Tag und Nacht. Engel schützen uns nicht nur hier für diese Zeit, sondern tragen uns auch heim in die Ewigkeit. Jedes Kind hat einen Engel, der es schützt zu jeder Zeit. Jedes Kind hat einen Engel, der steht nur für ihn bereit. Jedes Kind hat einen Engel, der sein Leben überwacht. Scheinen sehr bei ihm ist Tag und Nacht. Jesus Christus liebt Kinder, ist für jeden da. Er will gerade dich erretten, sag doch endlich ja. Jedes Kind hat einen